Den Medienmeldungen zufolge beriefen das Kampfkomitee gegen Saad Songju, das Bürgermaßnahmekomitee gegen Saad Kim-chon, das außerordentliche Maßnahmekomitee des Wohnbuddhismus für den Schutz der heiligen Städte Songju, die nationale Aktion gegen die Stationierung von Saad und die außerordentliche Volksaktion für den Rücktritt der Bakunhe-Regierung am 5. Januar vor dem Büro der Sonderstaatsanwaltschaft in Seoul eine Pressekonferenz ein und forderten, die Probleme und Unannehmlichkeiten zu untersuchen, die die Stationierung des amerikanischen Raketenabwehrsystems Saad mit sich bringen wird. Die südkoreanische Online-Zeitung Minjung-Eui-Seori brachte am 6. Januar einen Artikel mit der Forderung, die Amtsenthebung der Präsidentin Bakunhe zu einem wichtigen Anlass zur Abschaffung der sogenannten Farbentheorie zu machen.